Auch die Lenker erschraken, sobald sie das rastlose Feuer furchtbar über dem Haupt des muterfüllten Peliden lodern sahen. Das ließ flammen die funkeläugige Pallas. Dreimal schrie über dem Graben gewaltig der edle Achilleus. Dreimal ergriff die Troer und ihre Verbündeten Panik. Dort kam damals auch um ein Dutzend der tapfersten Krieger bei ihren eigenen Wagen und Lanzen. Doch die Achaier zogen freudig Patroklos weg aus der Speerbahn und legten ihn auf ein Lager, und ihn umstanden die lieben Gefährten, jammernd, und unter ihnen folgte der schnelle Achilleus, heiße Tränen vergießend beim Anblick des treuen Gefährten, wie auf der Bahre er lag, zerfleischt von der Schärfe des Erzes. Ja, den hatte ins Feld er geschickt mit Pferden und Wagen, nicht aber sollte er ihn wieder als Heimgekehrten empfangen. Aber den rastlosen Helios schickte Hera, die Herrin, gegen seinen Willen zu gehen zu Okeanos Fluten. Und die Sonne ging unter, da hörten die edlen Achaier auf mit dem wilden Getümmel und schonungslosen Gemetzel. Auch die Troer drüben wichen zurück aus der wucht'gen Feldschlacht und lösten gleich die schnellen Pferde vom Wagen und trafen sich zur Versammlung, noch eh sie des Nachtmahls gedachten. Aufrecht im Stehen lief ab die Versammlung, kein einziger wagte, sich zu setzen, denn alle bebten vor Angst, weil Achilleus aufgetaucht war, der so lange gerastet vom schmerzlichen Kampfe. Und unter ihnen begann Polydamas, der Kluge, zu reden, Panthors Sohn, denn er sah allein, was war und was sein wird, Hektors Gefährte, mit ihm in einer Nacht auch geboren. Er war mit Reden, doch der mit der Lanze weit überlegen. Wohlmeinend nahm er das Wort und sagte vor der Versammlung, »Freunde, bedenkt gut das Für und das Wider. Ich wenigstens rate, gleich jetzt zur Stadt zu gehen, nicht zu warten aufs göttliche Frühlicht in dem Feld bei den Schiffen. Weit weg sind wir von der Mauer. Zwar solang dieser Mann Agamemnon dem Göttlichen zürnte, waren die Achaier noch leichter von uns zu bekämpfen. Gern verbrachte auch ich da die Nacht bei den Schiffen, den Schnellen, voller Hoffnung, die beiderseits runden Schiffe zu stürmen. Jetzt aber macht mir schrecklich Angst der schnelle Pelide. Heißspornig wie sein Gemüt ist, wird er nicht in der Ebene bleiben wollen, wo die Troer und die Achaier sich in der Mitte die Waage halten im wütenden Kampfe. Nein, um unsere Stadt wird er kämpfen und unsere Frauen. Drum gehen wir zur Stadt. Gehorcht mir, denn so wird es kommen. Jetzt zwar hat die ambrosische Nacht dem schnellen Peliden Einhalt geboten, trifft er uns aber hier noch versammelt, morgen, wenn er anstürmt mit Waffen. Gut wird ihn da mancher kennenlernen, denn froh wird gelangen zur heiligen Troja, wer da entrinnt. Doch viele der Troer werden die Hunde fressen und Geier. Nie möchte ich hören, dass dies so geschehen. Folgt ihr jedoch meinem Rat und bereitet es euch noch so Kummer, halten wir in der Nacht das Heer auf dem Marktplatz zusammen, Türme und hohe Tore und Flügel an diese gefügte, große, polierte, verschlossene werden die Stadt gut beschützen. Morgen früh aber wollen wir, mit Waffen gerüstet, uns auf die Türme stellen, aber für ihn umso schlimmer, wollt von den Schiffen erkommen, mit uns um die Mauer zu kämpfen. Wieder zurück zu den Schiffen, wenn er die sehnigen Pferde sattsam unter dem Wall in wechselndem Laufe gehetzt hat, wird er gehen, in die Stadt einzudringen, wird er nicht wagen, nie sie zerstören, zuvor fressen auf ihn die hurtigen Hunde. finsteren Blicks sprach zu ihm da Hektor, Schüttler des Helmes: Nicht mehr ist, Polydamas, mir lieb, was du da geredet, dass du verlangst, in der Stadt uns wieder zusammenzudrängen. Seid ihr's nicht satt, dort eingepfercht zu sein in den Mauern? Früher haben von der Stadt des Priamos alle sterblichen Menschen gesprochen, als reich an Gold und an Erzreich. Jetzt aber sind aus den Häusern entschwunden die herrlichen Schätze und hin nach Phrygien und Maioniens lieblichen Landen viele Güter verkauft, da Zeus, der Große, uns zürnte. Jetzt aber, wo der Sohn des verschlagenen Kronos mir gönnte, Ruhm bei den Schiffen zu ernten, ans Meer die Achaier zu drängen, lass nicht mehr närrischer diese Gedanken verlauten im Volke. Keiner der Troer wird dir folgen, denn ich werd's nicht dulden. Auf denn, befolgen wollen wir alle, wie ich es sage. Für jetzt nehmt das Nachtmahl im Heer ein, Einheit für Einheit, und denkt ja an die Wacht und haltet euch hellwach ein jeder. Wer von den Troern jedoch durch Güter sich maßlos beschwert fühlt, trag sie zusammen und geb sie dem Volk zum Verzehr als Gemeingut. Besser, dass einer von denen dran teilhat, als grad die Achaier. Morgen früh aber wollen wir, mit Waffen gerüstet, bei den bauchigen Schiffen scharfe Kampfwut erwecken. Und erhob wirklich sich bei den Schiffen der edle Achilleus, um so schlimmer für ihn ist zum Kampf er entschlossen. Nicht werde ich vor ihm fliehen aus dem tosenden Kampf, nein, grad ihm entgegen werd ich mich stellen, ob er den Sieg erringt, ob ich selber. Unparteiisch ist Ares, der auch den Tötenden tötet. So sprach Hektor, und Beifall schrien ihm zu, da die Troer, Narren. Denn ihnen nahm den Verstand weg Pallas Athene. Denn dem Hektor stimmten sie zu, der Schlechtes empfohlen, doch Polydamas keiner, der trefflich sie hatte beraten. Drauf nahmen sie das Nachtmahl im Heer ein, indes die Achaier während der ganzen Nacht um Patroklos stöhnten und klagten. Und ihnen stimmte an der Pelide die heftige Klage, seine männertötenden Hände gelegt auf des Freundes Brust unter häufigem Stöhnen, so wie ein bärtiger Löwe, dem da heimlich die Jungen raubte ein Jäger aus dichtem Unterholz. Es trauert der Leu, wenn zu spät er hinzukommt, und durchstreift viele Schluchten und sucht nach den Spuren des Mannes, ob er ihn irgendwo finde, denn schneidender Ingrimm ergreift ihn. Also stöhnte er schwer, an die Myrmidonen sich wendend. Nein doch, da stieß ich, weiß Gott, ein nichtiges Wort an dem Tag aus, als ich dem Heros Menoitios Mut zusprach in den Hallen und ihm verhieß, reich an Ruhm nach Opoeis den Sohn ihm zu bringen, wenn er Troja zerstört und empfing seinen Anteil der Beute. Aber Zeus erfüllt den Menschen nicht alle Gedanken. Denn beiden ist uns bestimmt, die gleiche Erde zu röten hier in Troja. Daheim gekehrt auch mich niemals wieder Peleus, der greise Lenker der Pferde, begrüßt in den Hallen, noch auch Thetis, die Mutter. Nein, hier wird die Erde mich decken. Da ich nun, Patroklos, erst nach dir gehe unter die Erde, will ich nicht eher dich bestatten, bis ich hierher hab Hektors Rüstung und Haupt gebracht, deines mutvollen Mörders, und 12 prangende Söhne der Troer werd ich vor deinem Scheiterhaufen bald schlachten aus Zorn über deine Ermordung. Bis dahin liegst du mir, wie du bist, bei den Schiffen, den Krummen. Doch sollen tiefgebauschte Troer und Dardaner Frauen rings dich beklagen, die Nächte und Tage Tränen vergießend, die wir selber uns mühsam erwarben mit Zwang und dem Langspeer, als wir fette Städte zerstörten von sterblichen Menschen. Sprach's und rief den Gefährten zu, der edle Achilleus, jetzt einen mächtigen Dreifuß über das Feuer zu stellen, dass sie aufs Schnellste von Patroklos wüschen die blutigen Krusten. Die aber stellten den Badwasserkessel aufs lodernde Feuer, gossen Wasser hinein und schoben Scheite darunter. Feuer umleckte den bauchigen Dreifuß und wärmte das Wasser. Doch als das Wasser nun sott im schimmernden, ehernen Kessel, wuschen den Toten sie gleich und bestrichen ihn glänzend mit Salböl, füllten seine Wunden mit Salbe, 9 Jahre alter, legten ihn auf die Bahre, gehüllt in ein schmiegsames Laken bis zu den Füßen vom Haupt her, ein weißes Leintuch darüber. Und die Myrmidonen um den schnellen Achilleus stöhnten dann während der ganzen Nacht um Patroklos klagend. Zeus aber sprach zu Hera, der Schwester und Lagergenossin, so ist's dir, Hera, mit sanftem Kuhblick, o Herrin, gelungen, auf die Beine zu bringen den schnellen Achilleus. Da sind wohl deine leiblichen Söhne, die Haupthaar umwallten Achaier. Hera mit sanftem Kuhblick, die Herrin, gab drauf ihm zur Antwort: Was für ein Wort, Kronide, du Schrecklichster, hast du gesprochen! Mag doch wohl auch ein Mensch, was er will, einem Manne erfüllen, einer, der sterblich nur ist und weniger reich an Gedanken. Wie sollte ich da, die meint zu sein, der Göttinnen erste, einmal Kraft meiner Abkunft und dann, weil ich deine Gattin heiße und du über alle Unsterblichen machtvoll gebietest, nicht in meinem Groll schlimmes Unheil weben den Troern? So also sprachen sie dann dergleichen untereinander. Und zu Hephaistos Haus kam die silberfüßige Thetis, unvergänglich, mit Sternen geschmückt, berühmt bei den Göttern, stand's ganz aus Erz, von ihm selber gebaut, dem göttlichen Krummfuß. Ihn fand sie dort, sich voll Schweiß um die Blasebälge bewegend, eifrig beschäftigt, denn 3 Füße schuf er, 20 im Ganzen, rings an die Wand sie zu stellen der trefflich errichteten Halle. Goldene Räder montierte er jedem unten am Boden, dass sie von selbst zum Versammlungsplatz der Götter ihm rollten und dann wieder zurück zum Haus, ein Wunder zu schauen. Diese waren so weit zwar vollendet, nur noch der Henkel Zierde fehlte. Die fügte er an mit geschmiedeten Stiften. Während damit er sich mühte, mit kunstgeschicktem Verstande, kam unterdessen zu ihm die silberfüßige Thetis. Da lief heraus und sah sie, die Schöne mit schimmerndem Kopftuch, Charis, die Gattin des ringsberühmten doppelten Lahmbeins, fasste sie fest bei der Hand und sprach und sagte die Worte: Langgewandete Thetis, was kommst du zu unserem Hause, Achtung gebietende Liebe? Sonst lässt du nur selten dich blicken, komm bitte mit ins Haus, damit ich dich gastlich bewirte. Also sprach die herrliche Göttin und führte hinein sie, hieß sie dann niedersitzen auf einem mit Silber beschlagenen schönen und kunstvollen Lehnstuhl, ein Schemel stützte die Füße. Und sie rief den kunstberühmten Hephaistos und sagte: Komm stracks, Hephaistos, heraus, denn Thetis möchte dich sprechen. Ihr erwiderte drauf der berühmte doppelte Lahmfuß: Wirklich, da weilt mir im Haus die furchtbare, ehrwürdige Göttin, welche mich rettete, als mir der Schmerz kam beim Sturz in die Tiefe, nach meiner Mutter willen des Hunds Augs, die mich verstecken wollte, den Lahmen. da hätte ich Qualen durchlitten im Herzen, hätten mich nicht Eurynome und Thetis geborgen im Schoße, jene Okeanos-Tochter des Stroms, der zurück in sich selbst strömt. Bei diesen hab ich 9 Jahre geschmiedet, vielerlei Kunstwerk, Spangen, gewundene Broschen, Ohrgehänge und Ketten in der gewölbten Höhle, und rings des Okeanos Strömung brauste dahin in tosender Gischt, ganz gewaltig. Kein anderer wusste darum von den Göttern und keiner der sterblichen Menschen. Bloß Eurynome und Thetis wussten es, die mich errettet. Sie kommt jetzt zu unserem Haus, darum ist's strikt geboten, dass ich der lockigen Thetis den Rettungslohn voll entrichte. Du aber setz ihr das Beste nun vor an gastlichen Gaben, bis ich die Blasebälge verräumt und alle Geräte. Sprach's und erhob sich vom Ambossblock, der schnaufende Kobold hinkend, und unten regten sich seine verkümmerten Schenkel. Weg stellte er vom Feuer die Blasebälge, und alle Arbeitsgeräte brachte er unter in silbernem Kasten, und mit einem Schwamm wischte sauber er sich seine Wangen, beide Arme, die haarige Brust und den wuchtigen Nacken, zog den Chiton an, ergriff seinen Stock, den dicken, und ging dann hinkend hinaus. Und dem Herrn zur Stütze trippelten Mägde, ganz aus Gold gefertigte, lebenden Jungfrauen gleichend. Denen wohnt inne Verstand, sowie auch Stimme und Stärke, und von den ewigen Göttern lernten sie kunstvolles Werken. Diese keuchten ihn stützend neben dem Meister, der schleppte nahe sich zu Thetis und setzte sich nieder auf schimmerndem Sessel, fasste sie fest bei der Hand und sprach und sagte die Worte: »Langgewandete Thetis, was kommst du zu unserem Hause, Achtung gebietende Liebe? Sonst lässt du nur selten dich blicken. Sage, was hast du im Sinn? Mein Herz heißt, mich's zu erfüllen, wenn ich's erfüllen kann und wenn's denn ist zu erfüllen.« Ihm erwiderte Thetis darauf, dabei Tränen vergießend: »Ach, Hephaistos, gibt's eine Göttin auf dem Olympos, auch nur eine, die so viel trauriges Leid hat ertragen, wie mich vor allen Zeus der Kronide hat schmerzreich gepeinigt? Von allen Meerfrauen allein unterwarf er mich einem Nichtgott, Peleus, Ajakos Sohn. Ich ertrug das Lager des Mannes ganz und gar widerwillig. Der liegt nun vom kläglichen Alter ausgelaugt in den Hallen, doch anderes Leid setzt jetzt zu mir. Da gab Zeus, dass ein Sohn mir geboren wurde und aufwuchs, vorzüglich unter den Helden. Er schoss empor einem Reis gleich, und ich zog ihn auf wie den Baum an den Hängen des Gartens, ließ ihn dann auf den gekrümmten Schiffen nach Ilios fahren, um mit den Trauern zu kämpfen. Doch nie empfang ich ihn wieder, kehrte doch niemals zurück zu Peleus Haus in der Heimat. Und solang er mir lebt und schaut die Strahlen der Sonne, grämt er sich, und wenn ich hingehe, vermag ich ihm nicht zu helfen. Jenes Mädchen, das ihm die Achaier als Gabe erwählten, das nahm ihm wieder aus den Händen der Fürst Agamemnon. Ja, der Kummer um sie zerfraß ihm das Herz, doch die Troer schlossen die Danae ein bei den hinteren Schiffen und ließen nicht aus dem Lager sie gehen. Die Alten des Volkes von Argos flehten ihn an und nannten ihm viele herrliche Gaben. Daraufhin schlug er's zwar ab, dem Verderben selber zu wehren, legte dafür dem Patroklos an seine eigene Rüstung, schickte ihn in den Kampf und ließ viel Kriegsvolk ihm folgen. Und sie kämpften den ganzen Tag beim skäischen Tore. Noch selben Tags hätten sie die Stadt zerstört, wenn Apollo nicht, des Menoitios streitbaren Sohn, der viel Schlimmes gestiftet, hätte getötet, zuvorderst im Kampf, geehrt aber Hektor. Drum bitte ich dich, deine Knie umfassend, ob du wohl gewillt bist, meinem frühsterbenden Sohn Schild und Helm mit vier Bügeln zu geben. Beinschienen, schöne dazu, mit Knöchelspangen versehen und einen Panzer, denn den, den er hatte, verlor sein Gefährte, von den Troern bezwungen, doch er liegt am Boden voll Trauer. Ihr erwiderte darauf der berühmte doppelte Lärmfuß: Sei guten Mutes und lasse dies nicht das Herz dir bekümmern. Könnte ich doch so gewiss vor dem schrecklich tosenden Tod ihn weit abverbergen, sobald über ihn kommt das furchtbare Schicksal, wie ihm die herrlichen Waffen bereit sein werden, die mancher noch von den vielen Menschen betrachten wird voll Bewunderung. Also sprach er und ließ sie zurück dort und ging zu den Belgen, wandte sie gegen das Feuer und hieß sie tun ihre Arbeit. In die Schmelztiegel bliesen die Bälge, 20 im Ganzen, und schnaubten aus einen vielfältigen, glutentfachenden Zugwind, bald dem Emsigen so zu dienen und bald wieder anders, wie Hephaistos es wollte und wie seine Arbeit ans Ziel kam. Unverwüstliches Erz und Zinn warf er jetzt in die Tiegel, und auch kostbares Gold und Silber, und stellte dann weiter fest auf den Block den mächtigen Amboss, ergriff mit der rechten seinen wuchtigen Hammer und nahm mit der linken die Zange, und er machte zuerst den Rundschild, den großen und festen, rings ihn verzierend, und legte darum einen schimmernden Schildrand, einen dreifachen blanken, und dran ein silbernes Tragband. Schichten hatte es fünf am Schild selbst, und oben auf diesem schuf er viele kunstvolle Bilder mit Geist und Erfahrung. Auf ihm schuf er die Erde und auf ihm das Meer und den Himmel und den vollen Mond und die unermüdliche Sonne und auf ihm alle Sterne, mit denen der Himmel umkränzt ist, die Plejaden, Hyaden und auch die Kraft des Orion und die Bärin, die sie auch Wagen mit Beinamen nennen, die an Ort und Stelle sich dreht und äugt nach Orion und allein nicht Teil hat am Bad in Okeanos Fluten. Und auf ihm machte er auch zwei Städte von sterblichen Menschen, schöne. Hochzeiten gab's in der einen und festliche Mähler. Bräute führten sie da aus den Kammern im Scheine der Fackeln durch die Stadt, und aus vielen Kehlen ertönte das Brautlied. Jünglinge drehten sich da als Tänzer, begleitet vom Schalle klingender Flöten und Leiern in ihrer Mitte. Die Frauen schauten alle bewundernd zu, an den Torweg sich stellend. Aber die Bürger waren auf dem Marktplatz versammelt. Dort hatte sich ein Streit erhoben. Zwei Männer stritten ums Wehrgeld für einen Umgebrachten. Der eine gelobte vorm Volke, alles hab er erstattet, der andere stritt ab jede Zahlung. Beide begehrten, sich beim Schiedsmann Entscheidung zu holen, und lauten Beifall schrie beiden das Volk zu, geteilt ihnen helfend. Herolde suchten die Leute zu zügeln, die Ältesten aber saßen da im heiligen Ring auf geglätteten Steinen, hielten der Luft durchrufenden Heroldes Zepter in Händen, sprangen mit denen dann auf und sprachen im Wechsel ihr Urteil. Zwei Talente an Gold aber lagen in ihrer Mitte, dem unter ihnen bestimmt, der das Recht am gerechtesten spräche. Um die andere Stadt aber standen zwei Heere von Kriegern, strahlend im Waffenglanz. Auf zweierlei ging ihre Absicht, sie zu zerstören oder hälftig alles zu teilen, so viel an Habe die liebliche Stadt in sich schloss im Innern.

die ging schwanger mit ihrem Sohn im 7. Monat, und sie führte zur Unzeit heraus ihn ans Licht. Doch Alkmenes Niederkunft hielt sie zurück und hemmte die Eleithyien. Selber meldete sie's und sprach zu Zeus, dem Kroniden: »Hell, Blitzer, Vater Zeus, ein Wort leg ich dir in den Sinn jetzt. Schon ist geboren der Mann, der herrschen wird über Argos, Sthenelos, edler Sohn Eurystheus, ein Enkel des Perseus, deines Geschlechts. Es gebührt ihm gewiss, über Argos zu herrschen.« So sprach sie. Da schlug dem ein scharfer Schmerz tief ins Herz ein, und zugleich packte er Ate am Haupt mit den glänzenden Zöpfen, zürnend in seinem Herzen, und schwor den mächtigen Eidschwur, nie zum Olympos und zum Himmel, dem Stern übersäten, werde Ate je wiederkehren, die alle verblendet. Sprach es und warf sie vom Himmel hinab, dem Stern übersäten, wirbelnd sie mit der Hand. Stracks landete sie bei den Menschen. Über sie stöhnte er stets, so oft er den eigenen Sohn sah, wie dieser schmähliche Arbeiter trug im Dienst des Eurystheus. So konnt auch ich, als jetzt wieder Hektor, der Schüttler des Helmes, dauernd die Männer von Argos erschlug bei den hinteren Schiffen, nicht die Ate vergessen, durch die seit Beginn ich betört war. Doch da verblendet ich war und Zeus den Verstand mir hinwegnahm, will wieder gut ich es machen und höchste Entschädigung leisten. Los denn, erheb dich zum Kampf, sporn an auch die anderen Krieger. Alle die Gaben zu reichen bin ich bereit, die dir gestern, als er hinkam, versprach in der Hütte der edle Odysseus. Doch wenn du willst, so warte, so sehr es dich drängt nach dem Kampfe, und dir sollen die Helfer aus meinem Schiff die Geschenke holen, damit du siehst, dass ich nicht zu knapp sie dir gebe. Ihm erwiderte drauf und sagte der schnelle Achilleus: Ruhmreichster Atreus, Sohn Agamemnon, Herrscher der Männer, ob du die Gaben, wie es der Brauch ist, mir willst übergeben oder behalten, das steht dir frei. Doch lasst uns geschwind jetzt denken ans Kämpfen. Nicht dürfen wir die Zeit hier verschwatzen, nicht sie vergeuden, denn noch steht aus die große Bewährung. So wie man unter den Vordersten wieder sehen wird, Achilleus, wie er mit eherner Lanze vernichtet die Reihen der Troer, so soll auch jeder von euch voller Kampflust sich stellen dem Feinde. Ihm erwiderte drauf der einfallsreiche Odysseus: Treibe doch nicht, so tapfer du bist, gottgleicher Achilleus, mit so leerem Magen nach Ilios hin die Achaier, um mit den Troern zu kämpfen. Denn kurz wird ja gewiss nicht währen das Schlachtengetümmel, wenn einmal die Reihen sich schlagen und eine Gottheit Mut einhaucht den beiden Parteien. Lass vielmehr bei den schnellen Schiffen sich die Achaier laben an Brot und Wein, denn darin liegen Mut sowie Kampfkraft. Denn nicht vermag einen ganzen Tag bis zum Sinken der Sonne unverpflegt mit Brot ein Mann den Kampf zu bestehen, denn wenn er auch den inneren Drang hat, weiter zu kämpfen, werden ihm unvermerkt schwer doch die Glieder, und es ereilen Durst ihn und Hunger, und schwach werden ihm die Knie beim Laufen. Der Mann hingegen, der sich gesättigt an Wein und an Speise, der kämpft über den ganzen Tag hin mit feindlichen Männern. Kühn ist ihm nun das Herz im Innern, und seine Glieder werden nicht eher schlaff, bis sie alle dann rasten vom Kampfe. Auf denn, heiße das Volk sich zerstreuen und richten die Mahlzeit. Aber die Gaben bring Agamemnon, der Herrscher der Männer, in die Mitte unserer Versammlung, dass alle Achaier mit eigenen Augen sie sehen und du dich im Herzen entkrampfest. Dann steh er vor den Argeiern auf und schwöre den Eid dir, dass er niemals ihr Lager bestieg, nie mit ihr sich vereinte, wie es ja üblich ist, o Herr, zwischen Männern und Frauen, und auch dir selbst sei dann das Herz im Innern besänftigt. Darauf soll er dich mit üppigem Mahl in der Hütte versöhnen, dass dir ja nichts ermangle an dem, was rechtens dir zusteht, Atreus Sohn. Du wirst künftig gerechter sein, auch bei andern, denn es ist nicht zu verargen, dass ein König sich wieder mit einem Mann versöhnt, wenn er als erster ihn kränkte. Zu ihm sagte da Agamemnon, der Herrscher der Männer: Freudig vernahm ich von dir diese Rede, o Sohn des Laertes, denn nach Gebühr hast du alles klargliedernd gründlich erörtert. Dies bin bereit, ich zu schwören. Es treibt mein eigenes Herz mich, und ich werde nicht meineidig sein vor dem Gott. Doch Achilleus bleibe so lange noch hier, so sehr es ihn drängt nach dem Kampfe, bleibt auch ihr andern alle versammelt, bis dass die Geschenke aus meiner Hütte gekommen und wir die Versöhnung beschworen. Dir aber trag ich dies auf und erteile dir diesen Auftrag. Wähle die besten Jungkrieger aus unter allen Achaiern und bringe her von meinem Schiff alle Gaben, die gestern wir Achilleus zu geben versprachen. Herführ auch die Frauen. Aber Talthybios, mach mir im weiten Heer der Achaier schnell einen Eber bereit, dass wir Zeus ihn und Helios schlachten. Ihm erwiderte drauf und sagte der schnelle Achilleus: Ruhmreichster Atreus Sohn Agamemnon, Herrscher der Männer, lieber ein andermal solltet ihr diese Dinge besorgen, später, sobald sich zwischendurch eine Kampfpause bietet und wenn in meiner Brust nicht wirkt solch ein mächtiger Kampfdrang. Jetzt aber liegen die hier da, zerfleischt, welche Hektor, Priamos Sohn, hat bezwungen, als Zeus ihm Kriegsruhm gewährte. Ihr beide aber treibt zum Essen. Ich selber dagegen möchte jetzt gleich zu kämpfen befehlen den Söhnen Achaias, nüchtern und ungestärkt, und dann mit der sinkenden Sonne sich zu rüsten ein Großmahl, sobald wir rächten die Schande. Vorher wird mir gewiss nicht die eigene Kehle hinuntergehen, Speise und Trank, jetzt, wo mein Gefährte gefallen, der mir in der Hütte zerfleischt von der Schärfe des Erzes liegt, dem Ausgang zugewandt, während rings die Gefährten bitterlich klagen. Darum kümmern mich diese Dinge rein gar nicht, sondern nur Töten und Blut und schmerzliches Stöhnen der Männer. Ihm erwiderte drauf der einfallsreiche Odysseus: Sohn des Peleus, Achilleus, weit bester aller Achaier, stärker bist du als ich und um nicht weniges besser mit dem Speer. Doch an Einsicht durfte ich dich weit übertreffen, da ich früher geboren bin und deswegen auch mehr weiß. Drum höre jetzt dein Herz geduldig zu meinen Worten. Schnell bekommen die Menschen satt das Schlachtengetümmel, wo zwar das Erz in Massen zu Boden schüttet die Halme, doch nur winzig die Ernte ist, lässt die Waagschalen sinken Zeus, der dem Menschengeschlecht bestellt ist, den Krieg zu bestimmen. Nicht mit Hungern können Achaier die Toten betrauern, denn allzu viele Tag für Tag und dicht aufeinander fallen. Wann soll man sich von der Mühsal des Kampfes erholen? Nein, es ist dringend geboten, den Toten gleich zu bestatten, mitleidlosen Herzens und nur einen Tag lang zu weinen. So viele aber den verhaßten Krieg überlebten, die sollen denken an Trank und an Speise, dass wir noch stärker mit unseren Feinden kämpfen, Tag aus, Tag ein, unermüdlich, in blankes Erz gehüllt den Leib. und keiner der Krieger halte still sich zurück und warte auf andere Weisung. Dies ist die Weisung. Unheil trifft jeden, der feige zurückbleibt bei der Argeier Schiffen. Nein, lasst vereint uns im Sturme gegen die pferdebezähmenden Troer die Kampfwut erwecken. Sprach's und nahm als Begleiter des Nestor, des ruhmvollen Söhne, Meges auch, Phyleus Sohn, Meriones ferner und Thoas und des Kreon Sohn Lykomedes sowie Melanippos. Und sie schritten zur Hütte des Atreus Sohns Agamemnon. Und sofort war zugleich mit dem Wort auch der Auftrag erledigt. Drei Füße brachten sie aus der Hütte, die ihm er versprochen, 7, dazu 20 glänzende Kessel und Pferde, 1 Dutzend, brachten auch rasch die Frauen, geschickt in trefflichen Werken, 7 an Zahl, doch als 8. des Briseus blühende Tochter. 10 Talente an Gold wog ab Odysseus im Ganzen und ging voran. Mit den Gaben folgten die andern Achaier und legten sie hin inmitten des Treffens. Da stand Agamemnon auf und Talthybios, einer Gottheit vergleichbar an Stimme, trat fest den Eber haltend im Griff zum Hirten des Kriegsvolks. Aber des Atreus Sohn zückte gleich mit den Händen sein Messer, das ihm immer bei der großen Scheide des Schwerts hing, schnitt ab als erstes Borsten vom Eber, erhob dann die Arme, betend zu Zeus. Aber alle Argeier saßen in Schweigen, jeder auf seinem Platz nach dem Brauch und lauschten dem König. Feierlich sprach er darauf, zum weiten Himmel hochblickend: Zeuge sei Zeus jetzt zuerst, der Götter höchster und bester. Geh dann und Helios und die Erinnyen, die unter der Erde büßen lassen die Menschen, wenn einer schwört einen Meineid. Nie, wahrlich, habe ich angerührt die Tochter des Briseus, weder weil ich fürs Bett sie begehrte noch für etwas anderes. Nein, sie ist unangetastet in meiner Hütte geblieben. Schwor ich davon etwas falsch, so mögen die Götter mir Schmerzen geben, ganz viele, wie immer, wenn einer beim Schwur sie gekränkt hat. Sprach's und durchschnitt mit dem grausamen Erz die Kehle des Ebers. Den warf Talthybios wirbelnd in des grauweißen Meeres mächtigen Schlund, den Fischen zum Futter, aber Achilleus stand jetzt auf und sprach zu den streitbaren Kriegern von Argos: Vater Zeus, ja große Verblendungen gibst du den Menschen. Niemals hätte mir sonst das Herz in der Brust der Atride so von Grund aufgewühlt und nie meinem Willen entgegen unbeirrbar das Mädchen entführt. Doch irgendwie wollte Zeus wohl, dass der Tod ereile viele Achaier. Jetzt aber geht zum Mahl, damit wir den Kampf dann beginnen. So sprach er und löste eilig auf die Versammlung. Diese zerstreuten sich nun zu seinem Schiffe ein jeder. Aber die Gaben besorgten die Myrmidonen, die Tapferen, und brachten hin sie zum Schiff des göttergleichen Achilleus, legten sie ab im Zelt und ließen sich setzen, die Frauen, und die Pferde trieben zur Herde die prächtigen Gefährten. Als Briseis darauf, Aphrodite der Goldenen gleichend, Patroklos, den von der Schärfe des Erzes zerfleischten, erblickte, schrie sie, sich über ihn werfend, schrill auf und zerkratzte die Brüste sich mit den Händen, den zarten Hals und das herrliche Antlitz. Und unter Tränen sprach die Frau, die Göttinnen gleichkam: Patroklos, mir Elenden, der weitaus Liebste im Herzen, du hast noch gelebt, als aus der Hütte ich wegging. Jetzt finde ich dich als Toten wieder, Gebieter des Kriegsvolks, da ich zurückkehr. Wie reiht sich bei mir stets doch Unheil an Unheil. Meinen Mann, dem der Vater mich gab und die waltende Mutter, sah ich vor der Stadt zerfleischt von der Schärfe des Erzes, und die drei Brüder, wie ich von einer Mutter geboren, die umsorgten, die alle dem Tag des Unheils verfielen. Nicht einmal damals, als meinen Mann der schnelle Achilleus totschlug und die Stadt zerstörte des göttlichen Mynes, ließest du zu, dass ich weinte. Nein, sagtest, du würdest zur Gattin mich des Achilleus des Göttlichen machen, zu Schiff mich nach Phthia bringen und unter den Myrmidonen das Hochzeitsmahl richten. So bewein ich dich maßlos, den Toten, den stets Herzensguten. So sprach sie weinend, und mit ihr stöhnten die Frauen nach außen Patroklos wegen und um das eigene Leid eine jede. Und um Achilleus scharten die Ältesten sich der Achaier und baten ihn zu essen. Doch der lehnte ab unter Stöhnen. Dringend bitt ich, falls einer mir's nachsieht, der lieben Gefährten, heißt mich nicht früher, mein Herz an Trank und Speise zu sättgen, da über mich gekommen ist ein entsetzliches Herzweh. Nein, bis die Sonne sinkt, will ich warten und's gleichwohl ertragen. Also sprach er und entließ die anderen Fürsten. Atreus Söhne nur blieben da und der edle Odysseus. Nestor auch, Idomeneus und der greise Lenker der Pferde, Phoenix, bemüht, den zu Tode Betrübten zu trösten, den gar nichts tröstete, eh er getaucht in den Schlund des blutigen Kampfes. Tief in Erinnerung seufzte er häufig auf und er sagte, ja, da hast manchmal auch du mir, du armer, liebster Gefährte, selbst in der Hütte hingestellt eine leckere Mahlzeit, schnell und geschäftig, stets dann, wenn sich die Achaier beeilten, gegen die Troer zu tragen, den Tränen erweckenden Aris. Jetzt aber liegst du da, zerfleischt, indessen das Herz mir ungestärkt von Speise und Trank ist, die drinnen vorhanden, weil du mir fehlst. Nichts Schlimmeres könnte mir ja geschehen, selbst nicht, wenn ich erführe vom Tod des eigenen Vaters, der wohl in Phthia jetzt vergießt einen Strom zarter Tränen, weil einen solchen Sohn er vermisst, der fern in der Fremde Krieg um der schaurigen Helena willen führt mit den Troern, oder erführ vom Tod meines Sohns, der auf Skyros mir aufwächst, wenn überhaupt er noch lebt, Neoptolemos, göttlich an Aussehen. Früher nämlich war das Herz in der Brust mir voll Hoffnung, hinscheiden würd ich allein, fern vom rossenährenden Argos hier in Troja. Doch du kehrtest heim nach Phthia, so dass du mir meinen Sohn im schwarzen, eilenden Schiffe heraus aus Kyos führen und alles und jedes zeigen ihm könntest, meinen Besitz, mein hochüberdachtes Haus und die Knechte. Peleus nämlich ist entweder, mein ich, schon wirklich gestorben oder lebt nur ein kleines bisschen noch, tief bekümmert durch das verhaßte Alter und in der steten Erwartung leidvoller Nachricht, wann meinen Tod er wohl werde erfahren. So sprach er weinend, und es stöhnten dazu auch die Alten, dran sich erinnernd, was jeder daheim in den Hallen gelassen. Als er die Jammernden sah, da erbarmte sich der Kronide, und zu Athene sprach er gleich die gefiederten Worte, »Kind, so völlig also kehrst deinem Mann du den Rücken. Kümmert dich wirklich denn gar nicht mehr im Herzen, Achilleus? Da sitzt er nun vor den Schiffen, den aufrecht gehörnten, jammernd um seinen lieben Gefährten. aber die anderen gingen zum Mahl. Doch er ist ungestärkt, ohne Nahrung. Mache dich auf und träufle Nektar nun in die Brust ihm. Und Ambrosia, Liebliche, dass nicht der Hunger ihn ankommt. Sprach es und spornte Athene an, die zuvor schon drauf brannte. Gleichend einem flügelstreckenden, kreischenden Falken schoss sie vom Himmel herab durch den Äther. Doch die Achaier rüsteten sich gerade im Heer. Da träufelte Nektar sie und Ambrosia, Liebliche, ein in die Brust dem Achilleus, dass nicht quälender Hunger ihm überkäm seine Glieder. Selbst aber ging sie zum festen Haus des gewaltigen Vaters wieder zurück. Doch die schwärmten aus von den Schiffen, den Schnellen. So wie wenn dichtes Schneegestöber von Zeus her herabfliegt, kaltes, unter dem Ansturm des äthergeborenen Nordwinds, so dicht wurden damals die Helme, funkelnd im Glanze, aus den Schiffen getragen, sowie die gebuckelten Schilde und auch die Panzer mit kräftigen Platten und eschene Speere. Glanz stieg zum Himmel auf, und ringsum lachte die ganze Erde vom Blitzen des Erzes, und unter den Füßen der Männer dröhnte es. Mitten darunter, sich rüstend, der edle Achilleus, dessen Zähnen ein Knirschen entfuhr, und ihm funkelten beide Augen wie der Schein des Feuers. Es kroch in das Herz ihm unerträglicher Schmerz. So zog er voll Grimm auf die Troer an die Gaben des Gotts, die Hephaistos ihm kunstvoll gefertigt. Erstens legte er um die Unterschenkel die Schienen, schöne und mit Knöchelspangen versehen aus Silber, und zum zweiten dann tauchte er ein mit der Brust in den Panzer. Drauf schlang er sich um die Schultern das Schwert, das silberbeschlagene, eherne. Und dann ergriff er den Langschild, den großen und festen, und dem entstrahlte ein Glanz wie von der Scheibe des Mondes, so wie wenn vom Meer aus ein Glanz den Schiffsleuten aufscheint von einem brennenden Feuer, das brennt in der Höhe auf den Bergen bei einem einsamen Hof. Die aber tragen die Stürme gegen den Willen aufs fischreiche Meer, weit weg von den Lieben. Also stieg vom Schild des Achilleus, dem kunstvollen Schönen, bis zum Äther der Glanz. Dann hob er den wuchtigen Helm hoch und setzte ihn sich aufs Haupt. Und gleich einem Sterne so strahlte Glanz aus der Rossschweifhelm, und es flatterten um ihn die Mähnen, goldene, welche Hephaistos dicht gelegt um den Bügel. Dann prüfte er sich selbst in den Waffen, der edle Achilleus, ob sie ihm passten und leicht sich drin rührten die glänzenden Glieder. Die wurden ihm gleichsam Flügel und hoben den Hirten des Kriegsvolks, und aus der Hülle zog er heraus die Lanze des Vaters, die so wuchtige, große und so feste, die konnte von den Achaiern kein anderer schwingen außer Achilleus, pelische Esche, die seinem Vater gebracht hatte Cheiron von des Pelion-Gipfel, das Mord sie bereite den Helden. Aber Automedon und Alkimos schirrten geschäftig an nun die Pferde und legten die Gurte herum und das Zaumzeug steckten sie in die Mäuler und zogen die Zügel nach hinten gegen den festen Wagenstuhl. Die schimmernde Geißel, die der Hand angepasste ergreifend, sprang auf den Wagen Automedon. Dahinter stieg auf, vollgewappnet, Achilleus in seiner Rüstung, hell strahlend wie die leuchtende Sonne. Und er schrie furchterregend den Pferden zu seines Vaters Xanthos, Balios, weit berühmte Kinder Podarges,